bist nicht für dich, du bist fürs Reich geboren. Hat mir weiß dir nun ein Ehemann erkoren, was zu des Reiches wohl.